Deutschlandfunk Kultur Tonart. Jetzt geht es um einen großen popkulturellen Erklärer und Vermittler, einen, der seit 4 Jahrzehnten unermüdlich und entlang aller Frontlinien des Popkulturellen verfolgt, kommentiert und kritisiert. Dabei unabhängig aus der Position des aktiven Beobachters und Kommentators heraus, keiner Szene als Mitglied verpflichtet, aber zu kompetent, geist- und kenntnisreich, um im Diskurs nicht respektiert und regelmäßig gehört zu werden. Er, das ist der Musikjournalist Klaus Walter, der seit den 70er Jahren über Musik schreibt und spricht, in Zeitungen, in Musikmagazinen, im Hörfunk, wo er unter anderem für die legendäre Sendung Der Ball ist rund beim Hessischen Rundfunk verantwortlich war. Und das eben war nur ein kleiner Auszug aus einer Eloge auf ihn, dessen Leistungen über 1,5 Seiten gewürdigt werden in der Jurybegründung zum International Music Journalism Award, der unter anderem den Preis für den besten deutschsprachigen Musikjournalisten verleiht. Und das ist in diesem Jahr Klaus Walter. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich bin ja ganz gerührt ob dieser Elogen. Ein paar Sachen, die die Jury an ihrer Arbeit hervorhebt, die habe ich ja gerade genannt. Aber was machen Sie denn Ihrer Meinung nach richtig als Musikjournalist? Worauf kommt es Ihnen an? Da fiel, glaube ich, das Wort unabhängig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt ja diese etwas euphemistische Beschreibung des freien Journalisten, die eigentlich nur bedeutet, dass man keine geregelten Einkünfte hat und dass man sich ständig um neue Aufträge bemühen muss. Insofern ist das mit dem Freien natürlich, hat es eine dunkle Seite, aber ich glaube, die Unabhängigkeit, sich zu bewahren, das ist wichtig, gerade in diesem Geschäft. Also sich nicht zum Sklaven der Musikindustrie zu machen, was früher oft der Fall war. Und sich aber auch nicht zu sehr beeinflussen zu lassen von Redaktionen, an die man gebunden ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, das konnte ich mir so einigermaßen erhalten, diese Unabhängigkeit. Und wie haben Sie das geschafft? Glück. Es ist wirklich viel Glück, viel Zufall dabei gewesen. Und ich habe das so geschafft, dass ich eben mir Felder gesucht habe und die zum Glück auch gefunden habe, Redaktionen gefunden habe, die meine Arbeit geschätzt haben und wo ich relativ frei arbeiten konnte über die Jahrzehnte. Musikjournalismus, das konnte man ja vor etwa 40 Jahren, als Sie angefangen haben, nicht studieren. Heute ist das anders. Wie sind Sie dazu gekommen? Gab es eine Platte, die Sie nicht nur hören wollten, sondern auch darüber schreiben? Es gab eine Initiation durch Punk und New Wave, die mich wieder zurückgebracht hat zur Musik. Und da war Learning by Doing und Do It Yourself waren Schlüsselbotschaften und Schlüsselreize sozusagen. Und ich habe einfach angefangen, irgendwann mal zu schreiben. Die Redaktion des Pflasterstrand damals in Frankfurt hat das genommen. Und so ging das dann seinen Gang, so ging es immer weiter und war wirklich viel Zufall dabei. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht die Begeisterung für neue Musik irgendwann verliert. Und es ist mir zum Glück nie passiert. Ich kann da mal John Peel zitieren, den großen britischen Radio-DJ, der mal gesagt hat, I want to hear something I haven't heard before. Und das ist ja ganz normal. Ich möchte was hören, was ich vorher nicht gehört habe. Ich gehe ja auch nicht ins Kino in alte Filme oder ich kaufe mir natürlich auch neue Bücher. Und so ist es mit der Musik. Und es passiert in der Musik immer Neues. Und das reizt mich eben auch, das zu verstehen. Also ich könnte fast sagen, die Musik, die ich sofort verstehe, die langweilt mich und die Musik, die mich nicht langweilt, die verstehe ich erstmal nicht. Und das dann zu verstehen, ist ein großer Reiz. Also um vermitteln zu können, muss man selbst auch immer wieder lernen. Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Es gibt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, vor allem Kollegen in dem Fall, die sich auf ein Feld spezialisieren und da eine Koryphäe sind und das ein Leben lang machen. Also die dann für Alternative Country Rock irgendwie zuständig sind und da dieses Feld bestellen. Das ist etwas, was mich nie gereizt hat. Über Musik zu schreiben ist ja unheimlich schwierig, vor allem wenn man sich nicht immer an den gleichen Phrasen bedienen möchte. Wie gehen Sie dabei vor? Ich würde nicht sagen, dass ich eine Methode habe. Ich habe zum Glück auch nicht den Zwang, mich zu allem zu äußern. Und ich warte dann eben einfach auf Themen, die mich interessieren. Und versuche da das Besondere rauszufinden. Also beispielsweise gibt es jetzt ein Album von einem amerikanischen Soul-Veteran, der heißt Swamp Dog. Das Album heißt Love, Loss and Autotune, also Liebe, Verlust und Autotune. Autotune ist diese Quietschtechnik, wo die Stimme so anfängt zu surren. Und das ist eigentlich etwas, worauf aktuelle Popmusik basiert, aber nicht die Musik eines 76-jährigen Soulman. Und da habe ich ganz viele total interessante Aspekte gesehen und darüber dann geschrieben und Sendungen gemacht. So funktioniert es eigentlich. Wie hat sich denn Ihre Arbeit über die Jahrzehnte verändert? Als Sie angefangen haben, da gab es nur Vinyl, jetzt gibt es alles und alles im Netz. Ja, das ist natürlich ein gigantischer Strukturwandel der Öffentlichkeit, der sich da abgespielt hat. Also meine Sendung beispielsweise beim Hessischen Rundfunk, der Ball ist rund, die hatte damals einen Ausnahmecharakter, was aber nicht an mir lag, sondern daran, dass es schlicht nichts anderes gab. Damals gab es noch sogenannte Sendegebiete und in Hessen und drumherum gab es eben nur diese eine Sendung, wo aktuelle, neue und etwas randständige Musik gelaufen ist. Und dadurch habe ich mir einen gewissen Ruf erarbeitet. Heute gibt es natürlich eine ganz andere Struktur. Die einen sagen Demokratisierung, die anderen vermissen die Gatekeeper, die eben sozusagen den Weg weisen. Und das ist eine ganz andere Art des Arbeitens, komplett anders. Wir hatten vor kurzem gerade einen Gesprächspartner im Studio, der Industrie und Influencer zusammenbringt. Also ein bekannter Blogger oder Instagrammer preist dann Platten an, die ihm gefallen, ohne den Umweg über den Journalisten. Ist das jetzt die Zukunft tatsächlich? Sind Sie preisgekrönter Teil einer aussterbenden Gattung? Nee, so sehe ich mich nicht. Ich habe ja auch Möglichkeiten, Einfluss auszuüben. Ich würde mich niemals mit diesem etwas dämlichen Begriff des Influencers schmücken wollen. Aber natürlich hat sich die Kommunikation verändert. Also mehr Peer-to-Peer als Top-Down, das ist ganz klar. Und es wird nie mehr eine Musiksendung geben, die so eine Bedeutung hatte, also im öffentlich-rechtlichen Radio oder im Internetradio, wie das in den 70er, 80er, 90er Jahren gewesen ist. Es wird keinen neuen John Peel geben in dieser Art. Das hat sich einfach verändert. Und insofern ist dieser Preis, naja, so ein bisschen auch Lebenswerk. Also der ist jetzt so alt, da geben wir ihm mal den Preis. Sagt Klaus Walter, und er muss es wissen, Musikjournalist des Jahres ist er. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke auch.